Folge 112 vom Meisten Berlin Podcast. Heute vom Einheitsdenkmal mit den schlechtesten Witzen von ChatGPT. Und danach geht's gleich ins Bettchen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, der selbst im Regen einen Sonnenschirm aufspannt. Hallo René. Ja, hallo Stefan, hallo und herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten zur 112. Ausgabe von Irgendwas ist doch immer, heute am 16. Mai 2032. Und heute... Was habe ich gesagt? 2032. Entschuldigung, wir drehen die Zeit zurück. 2023 natürlich. Ja. Und heute, wie sonst, diesmal nicht mit dabei, Marc. Ja. Hallo Marc, da Marc. Draußen. Danke, dass du zuhörst. Du wolltest gerade hast deine Hand gehoben? Nee, ich wollte nicht mit dir abklatschen. Ich wollte eigentlich, ich hebe die Hand zum Gruße. Ach so. Ich habe gelernt, die Hand innen an Fläche zeigen ist eine sehr defensive Geste. Okay, das sehen nur unsere Podcast-Hörer nicht. Ja. Aber trotzdem nett von dir. Ja, Marc seht ihr auch nicht, weil er, wie gesagt, heute nicht dabei ist. Marc ist soweit ich weiß, bei einer Schönheits-OP. Ich glaube, der lässt sich die Brüste machen. Ja. Oder den Hintern liften, ich weiß es nicht genau. Nein. Wir lachen, aber ich glaube, ihm ist gerade nicht so zu lachen zumute. Deswegen, Marc, schöne Grüße an dich, gute Besserung. Wir freuen uns, Gutes wenn gelingt. Du dann wieder da bist und wir dich auch wieder erkennen. Ja, na? Ich hoffe, wir erkennen dich wieder. Ach, da bin ich mir sicher. Ne? Deswegen an dieser Stelle Grüße an Marc und wir ziehen das heute mal ohne dich durch. Ja. Hat er eigentlich gesagt, warum er ein neues Gesicht braucht? Nein, da wollen wir nicht in die Details gehen. Okay, alles klar. Das ist zu privat. Ne? Aber Namen behält er. Ja, okay. Genau. Marc wird er weiterhin heißen. Ist ja heute egal. Der war gut. Der war richtig gut und richtig tief. So, haben wir das Thema auch? Ja. Gut. Also ihr müsst unbedingt, das kann ich jetzt schon mal sagen, ihr müsst unbedingt in zwei Wochen einschalten. Ja. Wenn aber auch Marc mit dabei ist. Oh, sorry, jetzt bin ich den Stuhl schon überschlagen. Aber bitte dranbleiben, natürlich die Folge auch noch. Oh mehr. Gott, ey. Ich glaube, genau. Vielleicht ist er nächste Woche gar nicht dabei. Übernächste Woche wohlgemerkt. Doch, Wochen. Ich denke schon. Ne? Ja, René, wir haben heute einen Arbeitstag hinter uns. Wir sind jetzt hier, können wir ja sagen, draußen. Vielleicht hört wir dürfen es sagen, genau. Was ist das für ein Geräusch? Das Geräusch ist egal, aber wir sind am Berliner City. Stadtschloss. Ja. Und es ist so sonnig. Ey, Stefan, ich gucke zu dir rüber und du blendest mich. Ich weiß nicht, ob es die Sonne ist. Das kenne ich, das Gefühl. Ja. Ja. Ich finde es erniedrigend. Ja. Ich gucke schon so von unten hier auf dich. Richtig schön, weil den ganzen Tag war es wolkig, nicht so cool. Und hier haben wir eine Windstille-Ecke gefunden. Aber ich habe das Gefühl, es kann sein, dass es ein bisschen heilt, weil wir hier vor dem Schloss direkt stehen. Aber trotzdem hoffe ich, dass wir ein bisschen coole Atmosphäre haben. Ja, mitten in Berlin. Mitten in Berlin zum Feierabend. Hier ist eigentlich recht wenig los, muss man sagen, oder? Ja, aber was soll denn hier auch los sein an dem Stadtschloss? Touris. Aber doch nicht unter der Woche, guck mal. Meinst du? Obwohl, wir haben eine Brückenwoche. Ja, ja. Da fährt man schon mal nach Berlin, aber gibt es denn hier im Schloss irgendwas zu sehen? Ich weiß, es sind eine Menge Ausstellungen. Wir können ja auch nochmal sagen, für alle, die das kennen, wir sitzen hier genau vor dieser Bronze, vor diesem Bronzenachbau des Schlosses. Ja, ein Replikat des Berliner Stadtschlosses. Genau. Was auch mit Blindenschrift bestückt ist. Ja. Na? Ich muss total oft, wenn ich hier sitze, an den Palast der Republik noch denken, weil das tatsächlich hier so der Eingangsbereich war. Genau. Aber den haben wir ja schon vor einigen Jahren hinter uns gebracht, unter die Erde gebracht, erfolgreich. Nee. Na, wir nicht. Also ich finde es nach wie vor ein bisschen schade und traurig, dass dieses Stück Geschichte weg ist. Mit dem Stadtschloss kann ich mich nicht so richtig anfreunden. Aber gut, es ist ja auch immer ein Für und Wider. Du kannst ja nicht alles behalten. Ne? Ja. Und das ist schwierig. Naja. Aber ich erfreue mich immer, wenn ich zu meinem Kumpel fahre. Der hat in seinem Flur noch eine Lampe vom Palast der Republik. Er heißt ja nicht umsonst Erichs Lampenladen. Er war ja sehr bekannt für seine. Also nicht mein Kumpel, sondern der Palast hatte diesen Spitznamen. Ja. Ja. Genau. Aber mein Kumpel heißt auch nicht Erich. Ach nee? Nein. Hier, worauf du mich aufmerksam gemacht hast, an dieser Location, das können wir gleich mal klären, ist ein eine Baustelle direkt vor den Türen des Berliner Stadtschlosses, genau auf Höhe des U-Bahn-Eingangs. Ja. Ich wusste gar nicht, was das werden soll, wenn es fertig ist. Für mich sieht es aus wie eine Brücke ohne Sinn. Na, man erkennt schon so ein bisschen irgendwas. Es, ne? ist halt, es sieht ist aus wie ein Bogen. Ja. Ein langgezogener Bogen aus Stein mit Treppen. Aber die Form kam mir dann ein bisschen bekannt vor. Und du sagtest, es wird eine Wippe. Genau, das wird die berühmte Einheitswippe. Also war das, stand die woanders schon vorher? Nee. Das wird die, neu die Wippen, ach, die Wippen am okay, die Wippen am Potsdamer Platz, ach, das mal, ist was anderes. Ich dachte, das wären auch, das wären die Einheitswippen gewesen. Also, dieses Jahr soll es noch soweit sein. Und zwar soll dieses Freiheit- und Einheitsdenkmal, wie es offiziell heißt, eingeweiht werden. Und die steht, genau, du hast es gesagt, neben dem U-Bahnhof, aber genauer gesagt ist es dort, wo früher das Kaiser Wilhelm Nationaldenkmal stand. Was denn jetzt hier vor Berlin? Hier stand ein Kaiser Wilhelm, aber nicht zu Zeiten des Palast der Republik. Wahrscheinlich davor, könnte ich mir vorstellen. Okay. Na? Und das ist gut, da kann ich nämlich mal meine Infos aus dem Backlog loswerden. Da können wir ja mal... Wir sind, während du die Info suchst, wenn, an der Ecke, an der wir sitzen, wenn du einen Meter zur Seite gehst, guckst du auf das ehemalige Staatsratsgebäude. Ja. Und was zeigt die Fassade? Was die Fassade zeigt? Ein ehemaliges Stück Berliner Stadtschloss. Das ist das Portal, und zwar das Kalibknecht-Portal heißt es, glaube ich, vom Berliner Stadtschloss. Witzig. Hier, wir sitzen quasi davor auf einem Kupferreplikat in klein vor einem echten Replikat in Originalgröße mit Blick auf ein Stückchen Original Berliner Stadtschloss. Wir drehen uns im Kreis. Wir drehen uns im Kreis. Das ist so eine Metaebene, auf der wir uns hier gerade befinden. In Fischleiten. Ja. Tilt. Genau, also ist übrigens auch ein Fakt, der ist vielleicht nicht allen so geläufig, dass das Staatsratsgebäude hier steht und dass es halt tatsächlich eins der Tore ist. Und zwar müsste es eins der Tore sein, was der Kalibknechtstraße zugewandt ist. Aha. Könnte man mal den Vergleich ziehen, ob es eins zu eins nachgebildet wurde. Ja, das Kalibknecht-Portal. Aber Stefan, also, da kommen gerade neue Infos rein. Genau, in meinen Notizen steht noch, dass das wohl im Krieg unversehrt geblieben ist, aber 1950... Na, das Wippe? Das glaube ich, auf das Nationaldenkmal. Ach so. Zurück. Aber 1950 auf Befehl der SED-Führung zerstört worden. Ja, das heißt, das hat zu DDR-Zeiten dann nicht gestanden. Genau. Und wie hieß das Denk? Kaiser Wilhelm Nationaldenkmal. Und das bestand wohl aus drei Figuren, zwei Löwenfiguren und ein. Und das befindet sich heute vor dem Raubtierhaus im Tierpark. Vielleicht sagt ihr das was. Aber und dann auch nur ein Replikat, weil wenn es zerstört wurde. Ja, das kann ich nicht genau sagen, aber liegt nah. Und eine Adlerfigur, die findet man jetzt am Märkischen Museum oder im Märkischen Museum sogar. Ne? Und genau, und dieser Sockel, auf dem die Wippe stehen soll, der kommt, glaube ich, auch aus diesem Nationaldenkmal. Aha. Ja, das ist ja interessant. Und da muss ich gleich mal meinem Kumpel Hardy danken, denn der hat mir einen Tipp gegeben. Wir hatten nämlich darüber mal gesprochen. Da ist mir aufgefallen, ich fahre hier ziemlich oft vorbei. Und da hat man wieder ein paar Infos bekommen. Ja. Und ich bin gespannt, weil Berlin und Großprojekte, weiß man ja, werden erstens teurer und zweitens werden die Termine nicht immer eingehalten. Letztendlich, bin ich gespannt, ob das 2023 noch eröffnet wird. Dann sind wir garantiert wieder hier. Das ist der Plan? Ja, das ist der Plan. Über die Kosten kann ich gerade nichts sagen, weil hier nichts steht. Ja, gut. Aber sehr interessant, passt. Gut, dass wir diesen Ort gewählt haben. Ja. Können wir mal auch ein Foto aus der Perspektive machen, können wir bei Insta verlinken. Also. Ja, so ein schönes Baustellenfoto. Ja, genau, Berliner Baustelle. Ja, René, was gibt's bei dir Neues? Ja, zwei Wochen sind vergangen seit unserem letzten Treffen. Ja, ich sag's dir. Ja, was soll ich dir erzählen, Stefan? Was willst du hören? Was hast du gemacht? Was hast du Neues gelernt? Was hast du gesehen in Berlin? Ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen eine Bootstour gemacht. Oh. Und zwar in Berlin gibt es ja zwei große Reedereien, ja. Die da heißen? Weiße Flotte? Nee. Nee, das ist ja ein Schiff, ne? Reederei Siedel? Reederei Riedel? Ja. Und Stern und Kreuz. Ach, Stern und Kreisschifffahrt heißt es. Stern und Kreis, ne? Stern und Kreis, Stern genau. Und ich bin mit Stern und Kreis gefahren. Ja. Und zwar habe ich die Sieben-Seen-Tour gemacht, startend am Wannsee, 2 Stunden Richtung Potsdam, über die kleinen Seechen da, vorbei an den Villen der Reichen und Schönen. Ui. Unter anderem auch an der Villa aus der Fernsehserie Jerks. Ah ja, okay, mit Potsdam, Christian, ne? Ulm. Genau, genau. Ja. War er da? Nee, ist ja nur eine Filmvilla. Aber war doch nicht seine Villa, war doch die von... das ist richtig, ja? Von Farid? Farid, ja. Farid? Ja, die Farid, wer ist der? Yari Farid? Nee, ja, keine Ahnung. Ihr wisst ja, der Typ halt, ja. Genau. Ja. Genau, und ja, war ganz interessant, weil ich wollte eigentlich durch die City fahren. Wir hatten Besuch von außerhalb. Ich hätte eigentlich gerne die City-Touren gemacht, die ich sehr empfehlen kann. Mhm. Diese gehen so anderthalb und auch bis zweieinhalb Stunden, kosten zwischen 20 und 30 Euro. Und ja, da sieht man mal, was Berlin so zu bieten hat, auch von der Wasserseite aus. Also ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen, war aber komplett ausgebucht gewesen. Und diese Sieben-Seen-Fahrt vom Wannsee aus ging, was habe ich gesagt, auch 2 Stunden? Mhm. Die kostete 17 Euro und ein paar zerquetschte. Okay. Ja, ist okay gewesen. Jo. Hast du schönes Wetter wenigstens gehabt, das ist ja mal wichtig. Wetter war mega gewesen. Ja. Der Bootsführer auch, sehr unterhaltsam, Berliner Schnauze, hat dem Ganzen noch das Krönchen aufgesetzt. Mhm. Also wenn ihr mal Besuch aus Berlin habt oder selber nach Berlin kommt, dann solltet ihr unbedingt machen. Besuch kann aus ich Berlin? Wirklich? Hä? Wenn ihr mal Besuch aus Berlin habt. Nee, wenn ihr mal wenn ihr mal Besuch in Berlin habt, ja. Ist ja scheißegal, was ich gesagt habe. Na, ist es nicht, aber ich so, weiß schon, was du meinst. Ich spule jetzt zurück und höre mir an, was ich wirklich gesagt habe. Ja, dann mach. Genau, wir stoppen nicht. Nee, genau, also ja, kann man machen. Sehr cool. Sollte man machen. Ja. Also habe ich auch lange nicht mehr gemacht, so eine Schiffstour. Bist du noch schon mal eine Schiffstour gemacht? Ja, schon ewig her. Die haben auch Nachtfahrten, die sind leider nicht täglich. Okay. Die anderen Fahrten, die sind mehrmals am Tag und die Nachtfahrt habe ich eine schon mal gemacht, also eine Abendfahrt. Ja. Sehr, sehr schön. Okay. Sehr, sehr schön. Das klingt gut. Also Berlin bei Nacht ist bestimmt auch schön. Ja. Ja. Sieht bei Tag ja schon toll aus. Ja. Kann man bei Nacht nur noch mal zusätzlich. Sieht man den Dreck nicht so. Das auch. Sehr cool. Ja, wirklich schön. Guter Tipp. Könnt ihr euch ja auch mal vornehmen. Ja. Ansonsten kann ich leider nicht als Tipp geben. Ich wäre gern hingegangen. War im Fez. Im Fez? Im ehemaligen Pionierpark. Ja. Im jetzigen Fez. Was heißt das? Freizeit- und Erholungszentrum. Ja. In der Wuhlheide. Im Südosten Berlins, genau in der Wuhlheide. Union Hochburg. Ja. Auch deiner Nähe, genau. Ist ja nicht weit. Da war gewesen eine Messe, die Super Booth, ist eine Messe für elektronische Musikinstrumente. Die ist schon seit fast 20 Jahren da. Kann man gar nicht glauben, dass dort regelmäßig Messen stattfinden. Also die ist dann so auch ganz cool im Palast drin. Ja. Heißt der noch Palast? Im ehemaligen Pionierpalast? Ja, heißt das Ding jetzt? Kennt man so also aus seiner Kindheit als Pionierpalast, ne? Genau, und dann eben auch außen um Pionierpalast herum, so in den Wäldern so ein bisschen, also in den, ist ja eine Waldanlage, Park, keine Ahnung, wie man das bezeichnen möchte. Mhm. Ja, war auch, war sehr, ist sicherlich sehr cool, ich habe nur Videos gesehen und war mir nur auch ein bisschen teuer, 90 Euro für 3 Tage. Ja, aber ich glaube, eine Messe kostet generell so viel, oder? Was kostet die ITB immer? Oh, das fasst mich zu viel. Das ist auch locker 20 Euro oder so. Das kann schon sein, ja. Also, aber ja, in Berlin gibt es halt viele Veranstaltungen, die dann halt auf solchen Geländen stattfinden. Ne? Ja, ich fand es ungewöhnlich. Bei Messe würde ich ein Messezentrum machen. Aber so ist eine coole Location, ein bisschen weit weg vom Schuss meines Erachtens nach. Ja. Aber man kommt ja mit der Straßenbahn relativ gut und mit der S-Bahn. S-Bahn fährt auch in der Wuhlheide. Wuhlheide, stimmt, ja, kommt man auch hin. Hat man auch einen kleinen Fußweg vor sich. Genau. Ja, das geht schon. Ne? Also ich glaube, da finden einige Events statt. Also natürlich, da gibt es ja auch die Konzertbühne. Ja, heißt die Konzert- oder Waldbühne? Eigentlich heißt sie offiziell Kindelbühne Wuhlheide. Achso, ja, alles genau. Gekauft. Da finden ja auch Konzerte statt. Ne? Stimmt. Regelmäßig, hier, Freiwild, genau. Ärzte. Ja, siehst du. Alles schon gesehen und gehört. Also da gibt es ja viele, viele Events, ne? Ja, aber apropos Event, und wir waren jetzt gerade schon bei Musik, hast du denn, auch wenn es schon eine Woche her ist für unsere Hörer, was sagst du denn? Ach so, der Eurovision Song Contest. Ja. Ist ja komplett an mir vorbeigegangen. Ist ja sowas von komplett an mir vorbeigegangen. Ich muss sagen, genau. Ich habe nur gehört, wir haben unseren Platz verteidigt. Richtig, genau. Titelverteidiger ganz unten. den letzten Platz erfolgreich verteidigt. Mit 9 Punkten. Und ja, also es war auch das erste Jahr seit langem, wo ich es auch nicht geguckt habe, weil ich halt unterwegs war. Aber ich habe es mir schon gedacht oder befürchtet und war dann auch wenig ernüchtert, als ich es dann am nächsten Morgen gehört habe. Ja, woran liegt's? Hat man denn den Siegersong gehört? Die Schweden. Die Schweden hat gewonnen, ja, stimmt, habe ich gelesen. Aber ich habe von vielen gehört, der war auch nicht doll. Aber es sind halt Geschmäcker. Ja. War so ein zusammengebauter Song, ne? Ja, ja. Verstehst du, Ikea? Ja, verstehe. Ja, nee, habe ich nicht verstanden. Nee. Ja, muss ich mir mal unbedingt anhören. Also sowohl ja. Welche Band hat uns denn vertreten? Lord of the Lost, glaube ich. Also, ja, so müssten sie heißen, ne? Aber also mich hat das Lied auch nicht vom Hocker gehauen. Es also war jetzt nicht schlecht, aber naja. Also viele sagen, man sieht einfach beim ESC, Deutschland wird nicht gemocht. Ja, aber das so nee, ist, keine Ahnung. Hat schon jemand Stefan Raab angerufen wieder? Glaube nicht. Ich glaube, es war einfach nur schlecht. Das ist auch verloren. Ganz klar eine Option, ne? Apropos Stefan Raab, ja. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen das Bedürfnis gehabt, Stefan Raab mal wiederzusehen. Ja. Und habe es mal ergoogelt. Wir haben uns aufgrund der Distanz nicht persönlich getroffen. Okay. Fehlt mir ein bisschen an seiner Adresse. Er hält ja alles sehr geheim, der Stefan. Ja. Er möchte ja nicht, dass man ihm auf die Schliche kommt. Genau. Nee, ich habe ein Bild von ihm gesehen, relativ aktuelles. Und auch ein Stefan Raab altert. Ja, der war ja damals schon etwas... Ja, aber nicht, also nicht so hat er jetzt weiße Haare, okay. Hat schon etwas müde schauende Augen. Naja, also ja, das Alter hinterlässt seine Spuren. Okay. Ja. Naja, er ist halt immer noch aktiv, ne? Aber hinter den Kulissen ja. Und produziert Sendungen, die man auch kennt. Zum Beispiel genau die, ja. Nein, also der wird schon noch aktiv sein und gut Geld verdienen. Ja. Und ich war sehr überrascht, er ist ja mit seiner Frau, der Frau Raab. Die kennt er seit 1997. Ja. Das ist ja unglaublich. Solide. Seine Kinder müssten jetzt auch kurz vor 18 Jahren sein. Wenn mich recht entsinne, hat er 2 Töchter oder so. Okay. Das weiß ich auch. Also ich finde, er macht das sehr hervorragend. Ja, medienunwirksam. Ne? Was den Schutz seiner Familie angeht, ja. Respekt. Finde ich auch Respekt. Gut, ja. Und warum? Warum soll er sich auch vor die Kamera setzen? Es scheint ja hinter der Kamera auch ein Goldtopf zu sein. Genau, ne? Also ja, cool. Alles richtig gemacht. Also du hattest jetzt schon Stefan Raab gesagt. Da gibt es ja noch einen, Jan Böhmermann zum Beispiel. Was verbindest du mit ihm und dem Eurovision Song Contest? Also erstmal mit Jan Böhmermann verbinde ich Clownerie. Ja. Ist das eine Krankheit? Nee. Und ich sag mal investigative Clownerie. Ja. Und wenn du mich fragst, was er mit dem Eurovision Song Contest zu tun hat, dann würde es mich jetzt nicht wundern, wenn du sagst, dass die deutschen Teilnehmer aus den Reihen von Jan Böhmermann waren. Nein, nicht ganz. Also zum einen hat Jan Böhmermann mit einem seiner Kollegen, der Name fällt mir jetzt gerade nicht Olli ein. Olli Schulz? Ja, ich glaube Olli Schulz. Ja, mit genau. Wem sonst? Ja, das ist ja... Was, gut, deswegen machen wir den Podcast hier heute zu zweit, damit wir uns ergänzen. Die haben ja für den österreichischen Rundfunk oder Hörfunk den ESC kommentiert. Und das hätte man sich in Deutschland auch anhören können, weil den Radiosender kann man auch empfangen. Okay. Vielleicht für nächstes Jahr ein Tipp. Ne? Soll wohl sehr lustig gewesen sein. Ich habe es nicht gehört. Das kann ich mir gut vorstellen. Olli Schulz ist ja auch Vollblutmusiker. Ja. Genau. Und worauf ich hinaus will, der Herr Böhmermann hat schon ein paar Tage vor dem ESC einen Song rausgebracht, den man sich auch bei YouTube angucken kann. Ja, aber das ist doch bestimmt nur Quatschmusik. Und der heißt Allemagne Zero Point. Eine kleine Hommage an die erfolgreichen deutschen Auftritte beim ESC. Ja. Und ich muss sagen, ich habe es mir gestern angehört. Mein erster Gedanke war... Warum sind wir mit dem Lied nicht angetreten? Da hätten wir mindestens 10 Punkte gekriegt, da bin ich mir sicher. Ja, also da muss ich ehrlich sagen, das ist, was mich am Böhmermann so ein bisschen stört. Ja. Der haut halt immer auf die Schwachen rauf. Ne? Ja. Also ich meine, der hat doch schon gute Sachen gemacht. Wir erinnern uns an Schwiegertochter gesucht, nee, ja. Schwiegersohn gesucht. Die Story hast du es mal erzählt, da kann ich mich auch erinnern. Kannst du gerne nochmal für... Müsst ihr euch unbedingt mal angucken bei YouTube. Ich glaube, Schwiegersohn gesucht. Die Sendung heißt doch Schwiegertochter gesucht, oder? Ja, es gibt auch einen Ableger mit Schwiegersohn. Und der in der Sendung sind die Schwiegersöhne quasi. Ja, ich glaube, der heißt Schwie- Ja, Schwiegertochter gesucht. Schaut mal, Böhmermann, Schwiegertochter gesucht. Ja. Eine investigative Dokumentation, wie Privatfernsehen funktioniert, ist ein bisschen traurig, aber auch ein bisschen erschütternd. Die und, Wahrheit. Ja, eigentlich nur nichts als die Wahrheit, ja. Ja. Naja, also wie gesagt, das war auch nur mein erster Gedanke. Es ist ein bisschen peppig und er sagt selber in einem Zeitungsinterview, sagen wir so, in dem Song kommen Zeilen vor wie "We've killed millions, but never killed it. We don't do dancers, we do panzers." Also Panzer und so weiter. Und das ist ein 80er. Also den ersten Spruch, den fand ich schon ein bisschen daneben. Ja. Also klar, das kann man sehr geteilt sehen. Also ich glaube, für den ESC taugt der ja. Text vielleicht nicht. Aber es ist doch auch mal eine coole Idee, so mit ein bisschen Selbstironie zum ESC zu fahren. Ja. Vielleicht ist es eine Idee fürs nächste Jahr. Ja, ne? Ich finde, also beim Böhmermann finde ich, dass die Selbstironie immer mehr eine Arroganz gegenüber anderen ist. Und ja. Ein bisschen abfällige von oben herab. Hm. Ja. Naja, und er hat gesagt, er hat den Song gemeinsam mit einem internationalen Songwriter-Team aus 5 europäischen Ländern geschrieben. Und das hat 7 Monate gedauert. Na? Und das ist der erste nachhaltige offizielle deutsche Beitrag zum europäischen Songwettbewerb, sagt er. Kann man sich anhören, wir können ihn gerne verlinken auf YouTube. Also klingt recht peppig, so 80er, wie haben sie es gesagt, 80er Synthi-Pop-Track. Und ja, hört einfach mal rein und dann könnt ihr ja gerne mal eure Meinung dazu sagen. Genau, also Hausaufgabe, den Böhmermann-Song, den deutschen Teilnehmersong und den schwedischen Gewinnersong anhören. Genau. Dann, glaube ich, weiß man alles über den Eurovision Song Contest, was man dieses Jahr wissen muss. Genau. Könnt ihr auch tun in der ZDF-Mediathek zum Thema ZDF Magazin Royal. Das ist ja seine Sendung. Allemagne Zero Point. Sehr gut. Ja. Wo du sagst ZDF Mediathek? Ja. Habe ich einen Tipp wieder mal. Aha. Und zwar hatte ich doch von diesem Buch von Schirach erzählt neulich, diese Kurzgeschichten eines wahrscheinlich Berliner Strafverteidigers. Mhm. Genau. Das Ganze wurde auch verfilmt und zwar in der ZDF-Mediathek unter dem Namen Schuld. Okay. Und das ist so auch eine Serie von, ich glaube, 3 Staffeln, so um die 10 Folgen pro Staffel oder so, glaube ich. Und im selben Stil wie diese Kurzgeschichten erinnert sehr, finde ich, an Black Mirror von Netflix. Also das sind so Stories, also bei der Serie Schuld ist es so, die Stories sind höchstwahrscheinlich sehr echt. Okay. Und aber auch sehr beklemmend, wirr, kontrovers, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist jetzt vielleicht nicht das filmische Highlight, aber von Story super. Also super spannend hat mir, gemacht, oder? Hat mir sehr gefallen. Also weil es auch so ein bisschen Einblick in das Rechtssystem zeigt und sehr kontrovers mit dem Thema Schuld umgeht. Okay. Ja, also ein Strafverteidiger ist ja in der Regel, verteidigt er ja einen Verbrecher. Mhm. Ja, und dann ist es aber manchmal so, dass der Verbrecher nicht unbedingt ein böser Mensch ist. Aber da sind wir beim Thema Recht und Unrecht. Ja. Ne? Nicht alles, was sich richtig anfühlt, ist auch recht. Ja. Das stimmt, ja. Von daher, guckt euch es gerne mal an. Ich kann es empfehlen. Schuld in der ZDF-Mediathek. Schuld in der ZDF-Mediathek, genau. Mhm. Spannend. Genau, und vielleicht wieder gleich noch einen Filmtipp hinterherjagen. Oh ja, gerne. Und zwar habe ich neulich von jemandem empfohlen bekommen und gleich die DVD mit in die Hand gedrückt bekommen. In Time heißt der Film, glaube ich. Es ist naheliegend. Ja. Mit Justin Timberlake von, ich kann mal eben schauen. Der Film hat nämlich auch, ja, In Time, Deine Zeit läuft ab von 2011, also ist schon was älter. Der sagt mir irgendwas. Habe ich gerade gesehen, ist im Disney Plus Abo wohl kostenfrei schaubar. Okay. Ansonsten Amazon Prime und sogar Join Plus. Mhm. Ja, grobes Thema. Wir leben in einer Zeit, in der Zukunft, in der du mit Zeit bezahlst, mit Lebenszeit bezahlst. Okay. Sehr gut adaptiert das Thema Reichtum auf Zeit. Ne? Hast du eben so Millionäre, da stehen irgendwie noch 100 Jahre auf dem Arm und dann hast du so Leute, die sich so von Tag zu Tag kämpfen. Die wachen morgens auf und da steht drauf noch 8 Stunden. Und dann müssen sie zusehen, dass sie Zeit reinbekommen. Weil die werden natürlich auch mit Zeit bezahlt. Ja. Und da kriegen so Sprüche wie, wenn ein Bettler sagt, hast du mal 10 Minuten, kriegen da eine ganz andere Bedeutung. Sehr, sehr, sehr cool gemacht. Also hat guten Tiefgang, die Geschichte, möchte ich mal sagen. Regt so ein bisschen zum Nachdenken an. Klingt auch spannend, finde ich. Ja. Nicht schlecht, mit Justin Timberlake. Justin Timberlake. Ja, schon allein deshalb ein Punkt wahrscheinlich. Ja, bekannt aus Film, Funk. Nein. Nee. Er hat die Brustwarze von Janet Jackson enthüllt. Wir erinnern uns alle an die Halbzeitshow der NFL. Super Bowl. Des Super Bowls, genau. Ihm haben wir zu verdanken, ihm und der Janet Jackson haben wir zu verdanken, dass der Super Bowl jetzt zeitverzögert oder zeitversetzt gesendet wird, damit man da noch rechtzeitig reagieren kann. Ja. Weil wer möchte schon den Nippel von Janet Jackson sehen, bitteschön? Ja, lassen wir mal so stehen. Das lassen wir mal so im Raum stehen, ihr könnt uns gerne schreiben. Genau, ob ihr auch so seid? Nein, Quatsch. Also, ja, der Super Bowl. Ist ja Pause jetzt, ne? Genau, es geht im, jetzt haben wir gerade April. November geht's im Mai? Nein, Stefan. Die Preseason startet natürlich rechtzeitig. Entschuldigung. Im Moment sind, glaube ich, so die letzten Zusammenstellungen der Teams. Im April ist immer das große, wir gucken, welche Universitätsspieler wir einbeziehen. Okay. Und ich glaube, im August geht sogar die Season schon los. Aha. Ja, jetzt ist ein bisschen Pause, das stimmt aber wohl. Ja. Naja, beim Volleyball ist jetzt auch Pause. Also im September geht es erst. Das heißt, du hast jetzt wieder Zeit? Ja, bis auf ein Länderspiel und ein Jugendturnier, was wir am Wochenende hatten, das auch sehr schön war. Ja, kann ich ja kurz berichten, da hast du mich auf eine Idee gebracht. Habe ich eine sehr interessante Tonhalle kennengelernt in Hohenschönhausen. Nämlich 2 Tonhallen, die übereinander gebaut sind. Das habe ich noch nie gesehen. Ah doch, sowas habe ich auch schon gesehen. Sowas soll es aber öfter geben, habe ich gehört. Ja, ich habe sowas auch schon gesehen. Krasse Idee eigentlich, oder? Ja. Also, da läufst du zwar schnell mal als Sportler 4 Etagen, um in die obere Halle zu kommen, aber... Warum 4 Etagen? Achso, na gut, die Halle ist ja nach oben kommen. Ja, die ist ja dann nur die 2. Etage. Aber so eine Tonhallen-Etage ist relativ hoch. Richtig, genau. Ja. Also, sehr interessant, sehr spannend und war ein cooles Event. Deutsche U16 Meisterschaften der jungen Mädels und auch meine Marzahner waren dabei, die sehr gut waren. Ich war vor nicht allzu langer Zeit auch in Hohenschönhausen und zwar im Stasi-Gefängnis. Ja. Kann man auch empfehlen. Also ist ja ein Stück interessante Geschichte. Mhm. Wo die Hohenschönhausen, haben wir ja damals gesagt, weil da, Die Hohen und Schönhausen. Wo die Hohen Schönhausen, genau. Ja. Weil da war natürlich nicht nur Stasi-Gefängnis, sondern ein riesen Stasi-Areal, in dem dann auch Stasi-Mitarbeiter nicht schlecht gewohnt haben. Ja. Es muss zusammenwachsen, was zusammen gehört, hat man sich damals gedacht und hat dann natürlich alle Privilegierten so ein bisschen zusammengezogen, weil man wollte ja nicht mit den Neidern zu tun haben. Ja. Deswegen alles schön staatsmäßig, säuberlich getrennt. Ja. Und ich war in der Normannenstraße, auch sehr bekannt, Stasi-Zentrale, genau, Frankfurter Allee, Magdalenenstraße. Magdalenenstraße. War auch sehr interessant. Da lohnt es sich übrigens, wenn ihr da mal hingehen wollt, den Audioguide mitzunehmen. Kostet 2 Euro, aber ich glaube, ist ein bisschen entspannter, als sich die ganzen Exponatstexte da durchzulesen. Kann ich sehr empfehlen, sehr interessante und tiefe Einblicke. Mhm. Ich kann mich erinnern an meine Schulzeit. Da war ich mal dort zur damaligen Zeit und habe mir auch die Räumlichkeiten angeschaut und musste dann daraufhin einen Vortrag machen. Naja. Und ich glaube, für den habe ich eine 1 bekommen. Da war mein Lehrer sehr, sehr, sehr stolz. Also für mich war am eindrucksvollsten in der Stasi-Zentrale die Räumlichkeiten von Erich Mielke, die ja bestehen aus einem riesen Konferenzraum mit einem extra Schlafzimmer, extra Badezimmer, kannst du dir nicht vorstellen. Der hat im Büro ein Badezimmer mit Wanne und mit einem Gästezimmer, mit einer Kaffee-Lounge, mit Drehsesseln und so. Also es ging uns gar nicht so schlecht in der DDR. Wünschst du dir manchmal auch im Büro, oder? Ja. Na gut, Dusche gibt es bei vielen im Büro, glaube ich, mittlerweile. Also nee, wir müssen Katzenwäsche am Waschbecken machen. Ja? Habt ihr nicht so eine Schleuse, wo ihr dann einmal desinfiziert werdet? Nein, haben wir nicht. Okay. Wir haben Katzenwäsche am Waschbecken. Nein, die arme Katze. So ist das. Ja, wir sind bei einer guten halben Stunde angelangt. Ist es denn schon soweit? Ja. Wollen wir da einfach mal kurz einen Cut machen und eine kurze Pause machen? Weil dann können wir euch mal kurz die Kontaktmöglichkeiten einspielen. Ja, dann machen wir das. Dann tauschen wir beide auch. Du setzt dich hin, ich stell mich hin. Also von mir aus, mir ist es wurscht. Müssen sich die Hörer jetzt umgewöhnen, dass die Seiten vertauscht werden. Nein, ich kann ja auch hier stehen. Nein. Und denkt dran, immer schön bei Spotify bewerten, unser Podcast. Na? Also in dem Sinne, wir hören uns gleich wieder. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. So, wir sind wieder da. Weiterhin in Folge 112 vom Berlin-Podcast. Und Stefan besitzt immer noch sein Handy. Ja. Weil uns hat gerade eine... Nein, verrate nichts. Okay. Ihr müsst die Outtakes hören. Ja, okay. Ich wette, da kommt die Story drin vor. Da kommen die drei kleinen Schweinchen vor. Gut. Ja. Stefan, du hast gesagt, wir klauen jetzt ein Spiel aus einem anderen Podcast. Also es ist weniger ein Spiel, aber ich fand es ganz interessant. Und soweit ich weiß, war das, glaube ich, bei Gemischtes Hack. Okay. Habe ich aber nur gehört. An dieser Stelle viele Grüße an Tim und Struppi. Ja. Und ich habe es aber gehört im Podcast Nettgeflüster vom Ehepaar Steuer. An dieser Stelle schöne Grüße an Nadine und Philipp. Echt cooler Podcast, höre ich sehr gerne und verpasse keine Folge. Und das war nicht gelogen. Und, dann geh doch zu Nadine und Philipp. Ja, gerne. Ja, Nadine ist eine ganz nette. Genau, deswegen ja Nettgeflüster. Ne? Ja, nein, und die haben, wie gesagt, nicht wirklich ein Spiel, aber einfach eine Frage. Und natürlich schade, dass Marc nicht dabei ist. Grüße an der Stelle nochmal. Grüße, Marc. Genau. Und zwar geht es um Verkehrszeichen. Es gibt ein neues. Nein. Doch. Zwar ist die Frage. Es gibt ein neues. Es gibt ein neues Verkehrszeichen. Ja? Grünes Verkehrszeichen mit einem weißen Fahrrad drauf. Ja. Fahrradschnellstrecke. Das gibt es ja schon lange. Ist ja schon ewig. Also in meiner Wahrnehmung ist neu. Ist auch keiner Brischherz? Es lässt sich aber recherchieren, seit wann es das gibt. Aber ich kann gerade nicht. Okay, dann. Also es geht darum, dass man überlegt, was ist so sein Lieblingsverkehrszeichen? Lieblingsverkehrszeichen? Ja. Kann man das auch begründen? Also als Beispiel hatte Nadine vom Nettgeflüster-Podcast, glaube ich, gesagt, irgendeins, wo so Frösche drauf sind, also quasi Froschwanderung, Vorsicht Frösche. Das kann ich nachvollziehen, das ist wirklich ein niedliches Verkehrszeichen. Lieblingsverkehrszeichen deswegen, weil es schick aussieht oder weil man das mit einer schicken Sache in Verbindung bringt? Je nachdem. Kann ja jeder für sich selber entscheiden. Ne? Hier sind apropos Verkehrszeichen, hier sind immer zwei junge Damen, die auf so einem E-Roller über die Fußgängerzone jagen. Die kennen anscheinend das Verkehrszeichen Fußgängerzone nicht. Und nur alleine mit so einem Roller fahren, kennen die auch nicht. Weil die alle nur bei den AGBs den Haken machen, habe ich gelesen. Ne? Hast du eins, René? Oh. Ist schwer, ne? Wenn man so überlegt. Ich tue mich da auch schwer. Du hast ja schon länger nachdenken können. Hast du denn Lieblingsverkehrszeichen? Ich weiß gar nicht so richtig. Welcher Verkehrszeichentyp bist du so? Stehst du mehr so auf Verbots- oder Gebotsschilder? Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, Gebotsschilder sind schöner. Gebot? Ja. Ich fände ja so Empfehlungsschilder cool. Empfehlung? So Richtgeschwindigkeit oder Mindestgeschwindigkeit oder Maximumgeschwindigkeit? Pass auf, ich werde jetzt mal einen Kniff anwenden. Ja. Und zwar den Kniff der Ablenkung, dann kann ich länger überlegen. Ach so. Aber ich bleibe im Thema. Darf ein Fahrrad auf der Busspur fahren? Ja oder nein? Wenn es explizit angegeben ist. Was heißt denn explizit angegeben? Da steht meistens Busspur und Fahrrad und Taxi frei zum Beispiel. Ja, ist richtig. Ist wirklich so. Also als Fahrrad darf man nicht auf der Busspur fahren. Ja, es sei denn, verstanden, ne? Es ist angegeben. Ja, und ich bin neulich, kann ich auch mal kurz erzählen, auch reingefallen auf das Ablaufdatum meines TÜVs. Weil ich mich nicht mehr erinnert habe, wie man das liest. Ich habe es falsch gelesen, aber ich wurde dann korrigiert. Wie liest man das Zeichen? Du wurdest dann mit 200 Euro Strafe korrigiert. Na, wenn man den TÜV verpasst, hat man 2 Monate Zeit. Da ist es noch nicht so schlimm. Aber 2 Monate nach abgelaufenem TÜV muss man 20% mehr für den TÜV bezahlen. Ah ja, also pass auf, ist ja ganz einfach, Stefan. Die TÜV-Plakette befindet sich ja bekanntlicherweise hinten am Auto. Sehr gut. Und wie wir auch alle wissen, hat die immer eine Farbe. Und dieser Farbcode ermöglicht es der Polizei, schon vom Weiten zu entdecken, ob ein TÜV-Vergehen vorliegt oder nicht. Ja, wofür steht denn die Farbe? Für das die steht für das Ja. Okay. Sag ich jetzt einfach mal. Ja, liegt nahe, denke ich. Ja, und die TÜV-Plakette, es kommt aber an, in welchem Winkel die raufgeklebt ist. Also du musst oben, liest man, glaube ich, den Monat ab. Und wenn man Glück hat und die schlau sind beim TÜV, haben sie vielleicht eine kleine Kerbe reingemacht. Nein, da ist ja die, also die 12 ist ja so hervorgehoben, ne? So mit, also die ist im Prinzip weiß, das ist wie eine Uhr, sind Zahlen von 1 bis 12, also die Kalendermonate. Ach, das ist gar keine Uhr? Nee. Muss nicht um 8 Uhr beim TÜV sein. Und die 12 ist nochmal so schwarz eingefärbt und das ist halt, wie du schon sagst, ja, wie ein Kompass. Auf 12 Uhr gelesen werden, ne? Und die Zahl, die da steht, ist der Monat. Ach, dann ist also wenn Kompass, die 4 oben ist, dann musst du also das Update suchen. Für die Leute unter euch, die den Kompass lesen schon können. Dann noch Selfies. Ja, die machen gerade TikToks auf ihrem Roller, die Mädels. Okay. Also ein Kompass ist ja auch so, dass du quasi so eine Norden-Kennzeichnung hast. Ja. Und das, wenn du ihn einnordest, dann zeigt quasi auch die richtige Richtung. Ah, egal. Mhm. Ihr habt ja alle, wer ja ein Auto hat, sollte jetzt mal die Chance nutzen, einmal ums Auto rumzulaufen und gucken, ob irgendwas komisch aussieht. Wo muss denn die Zahl jetzt heutzutage sein? Wie? Na, aktueller Monat ist ja die 5. Also muss die 5 oben sein und die schwarze Markierung muss. Aber dreht sich das mit? Ja, das die 5 darf nicht oben sein. Die 5 darf möglichst noch nicht oben sein. Das ist ja der TÜV ja abgelaufen. Naja, nee, noch sind wir ja im Mai. Also noch geht's ja. Ja, also alles. Man kann aber auch, ist viel einfacher, René, Lifehack. Kann auch in seine Fahrzeugpapiere gucken. Ja, aber da muss er erst die richtige Seite finden. Ja. Ja, da muss man erstmal die Fahrzeugpapiere finden. Ja, der Stempel muss nächstes Mal sein. Naja, nee, aber so ist es. Sehr interessant. Aber wir kommen zurück zum Verkehrszeichen. Ach, scheiße, also, jetzt habe ich so viel. War die Ablenkung doch nicht so gut. Nee. Also, ich finde ja immer witzig, auf Autobahnbaustellen, die über 100 Kilometer gehen, dass dann manchmal kurz vorm Ende stehen, hier so eine Smiley, wo man steht, gleich geschafft oder haltet durch. Das ist ja kein Verkehrszeichen. Nee, eigentlich ist es kein Verkehrszeichen. Ja. Ja, ich tue mich da auch. Das Ding ist, ich verbinde ja mit einem Verkehrszeichen nicht mal was Schönes. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, ein Lieblingsverkehrsschild zu haben. Mhm. Entweder, weil man was Schönes damit verbindet, weil man sagt, ja, so ein Tempo-Aufhebungsverkehrsschild. Ja, wollte ich gerade sagen, genau. Die 3 Striche, ne? Ja. Oder, dass man vielleicht sagt, was ja auch ganz cool ist, ein Verkehrsschild, was optisch jetzt vielleicht sehr ansprechend aussieht. Mhm. Die 100. Oder das Stoppschild. Ja, aber vielleicht auch farblich. Weißt du, welches ich schön finde, welches Verkehrsschild? Nee. Das mit der Tulpe. Mit der Tulpe? Ach nee, jetzt dachte ich gerade, ist ja auch wahrscheinlich. Jetzt dachte ich gerade, das mit der Eule würde mir als nächstes einfallen, aber das ist ja kein Verkehrsschild. Du hast gerade dein Handy zur Hand, genau, da fällt mir nämlich ein, das Einbahnstraßenschild, also quasi nicht reinfahren, also das rote Schild mit dem weißen Strich. Da gibt es, glaube ich, im Volksmund verschiedene Bezeichnungen für. Ich kann sie dir mal gucken. Ich hatte neulich mit einer Freundin gefahren. Bezeichnung? Und die Tomate hat sie, glaube ich, gesagt. Du willst jetzt erzählen, dass Verkehrsschilder auch noch Spitznamen haben? Ja, ja. Sie hat irgendwie gesagt, da ist die Tomate. Und da dachte ich, hä, was meint die denn? Und ja, die meinte dieses rote Schild mit dem weißen Ding. Kannte ich auch noch nicht. Was ich viel witziger finde, Verkehrsschilder, die man völlig fehlinterpretieren kann. Ja, das ist wie mit Smileys, mit Emoticons. Emojis. Ja, keine Ahnung. Also ich habe ehrlich gesagt kein Lieblingsverkehrsschild. Mir würde jetzt auch keins einfallen. Nee, ne? Kann man ja mal überlegen. Vielleicht fällt Marc auch noch was ein. Dann reden wir in der nächsten Folge nochmal drüber. Ja, Marc. Also bereite dich mal bitte auf die nächste Sendung vor. Ja. Dein Lieblingsverkehrsschild. Was ist denn bei den beiden Damen rausgekommen? Welches Verkehrsschild mögen Sie denn? Bei den beiden Damen? Bei den beiden Damen, die in Wirklichkeit eine Dame und ein Herr sind, sorry. Ach so. Ja, das eine war dieses Frosch-Ding, ne? Und ja. Der Philipp hatte irgendwie gesagt, er findet es immer gut, wenn zum Beispiel, ich glaube, wenn du irgendwie von der 50 auf die 70 kommst, weil die 70 ist dann positiv, kannst schneller fahren und deswegen mag er sowas in die Richtung, haben die gesagt. Okay. Ja. Ja. Cool finde ich das Schild Radarkontrolle. Und trotzdem fahren ganz viele rein. Das passiert ja auch, ne? Also das ist immer witzig. Nee, aber ansonsten. Aber nicht. Soll ich dir mal sagen, was ich an Verkehrsschildern schlecht finde? Nee. Und nicht zeitgemäß. Wenn du im Auto fährst, hast du mal die Situation, dass du dir sagst, oh scheiße, wie schnell darf man denn hier eigentlich fahren? Ja. Warum ist es im 21. Jahrhundert noch nicht möglich, dass das Auto das weiß? Es weiß es doch. Weil es gibt doch Autos mit Kennzeichenerkennung, mit Verkehrszeichenerkennung. Du siehst ja im Dashboard immer das letzte Verkehrszeichen, was er erkannt hat. Und ich weiß gar nicht, ob da die Geschwindigkeit... Ach so, bei welchem Auto? Das gibt's. Na klar. Na, ich denke ja, wir haben so viel Funksignale im Verkehr laufen, da könnte man doch einfach ein Signal, also ja, keine Ahnung, wie man das macht. Das ist natürlich clever, wenn das Auto das visuell erkennen würde. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, ich habe eher gedacht, das Auto empfängt das als Funksignal. Also das kann ja irgendeine Erkennung. Also die Ingenieure dieser Welt könnt ihr da nicht irgendwas machen. Ich glaube, das geht auch in Richtung Navis. Ne? Also es gibt Navis, die könnten das. Ja, TomTom-Navi konnten schon lange immer, die haben sich auch dann auch so blöd gewarnt. Das Problem war, dass diese Informationen teilweise nicht top aktuell waren, weil es gab mal eine Zeit, da hat man sich eine Karte aufs Gerät raufgeladen. Heutzutage wird es ja alles live abgerufen. Genau, vor allen Dingen war das früher ja so gang und gäbe, dass aktualisierte Karten bezahlt werden mussten. Und ich glaube, diese Strategie wurde ja inzwischen geändert von den Navi-Herstellern. Ne? Also wenn du ein Navi kaufst, hast du halt eine gewisse Zeit Update-Recht, weil es macht ja auch Sinn. Ne? Ja, also die Informationen sind garantiert da, aber die werden halt nicht bei allen angezeigt. Ne? Praktisch wäre es, aber ja. Oh, ich habe gerade was Interessantes gefunden. Ja, und zwar ein Verkehrsschild. Ich kann es gar nicht visuell beschreiben. Es ist ein weißes Schild mit einem schwarzen Kreis drauf. Und in diesem schwarzen Kreis ist jetzt nochmal ein weißes Viereck mit drei schwarzen Dreiecken. Also ganz wirr. So, und, keine Ahnung, was das bedeutet. Ja, interessant ist, das schwarz-weiße, rund 70 cm breite Schild gilt als Orientierungspunkt für computergesteuerte Autos. Ah, okay. Und also zwar, dass selbstfahrende Autos zentimetergenau ihre Position bestimmen können. Aha. Ja, das ist interessant. Könnte man mal verlinken. Schick's mal in die Gruppe rein. 13 Schilder. Also, gibt schon ein paar Schilder. Und genau das meine ich. Sowas wäre geil und zeitgemäß. Kennst du denn das Schild, was man auf Autobahnen immer sieht? Da ist einfach nur ein Punkt drauf. Einfach nur ein Punkt? Also als Richtungsschild. Wie ein Richtung? Was ist einfach Richtung? Nur ein Punkt. Also es ist kein Verkehrszeichen so mit Geschwindigkeit, sondern wo dann immer steht, Berlin auf 500 Kilometer, da ist dann manchmal auch so ein Punkt mit drauf. Nee, kenne ich nicht. Der Punkt ist, glaube ich, das Zeichen für Zentrum. Aha. Aha. Auch interessant. Ja. Siehst du? Ne? Und wusstest du eigentlich, dass in den meisten Autos das Blinklicht nicht farbig ist, sondern... Achtung, es folgt gefährliches Halbwissen. Umgekehrt war es. Man hat... das Blinklicht ist farblich und die Abdeckung sozusagen, die ist nicht farblich. Und deswegen hast du da auch eine teurere Lampe drin, sozusagen. Pass auf. Wusstest du? Jetzt kommt's. Im Cockpit ist doch irgendwo, da ist irgendwo so ein Pfeil. Jetzt muss ich selber googeln. Der Pfeil, ja. Wo ist der? Wo ist der im Cockpit? Der ist da, wo. Du meinst den Pfeil, der anzeigt, auf welcher Seite der Tankdeckel ist. Ja, jetzt hast du, genau. Also, okay, es gibt sogar. Steht meist auf dem Tacho. Ach, das ne? ist sogar am Tacho. Ja, ja, da ist auch die. Ich dachte, der wäre noch woanders. Nee, der ist am Tacho. Im Tacho ist so ein kleiner schwarzer Pfeil, aber hier in dem Beispiel, was ich gerade habe, ist es ja nun mega eindeutig. Nö, da ist ja eine Tanksäule mit dabei. Ja, aber heutzutage haben ja die Autos meistens digitale Dashboards und nicht mehr so eine klassischen Tachometer oder Tankfüllstandsanzeigen. Aber ja, das hat man auch in der Fahrschule noch gelernt. Ne? Nee, hat man nicht gelernt. Ich habe das irgendwann, als das Internet hochkam. Was? Tanken gehört doch auch zur Fahrschule dazu. René, das kannst du mir nicht erzählen. Weil dieser Pfeil ist teilweise so unscheinbar. Naja. Dass man... Am besten, du läufst einmal um dein Auto und dann weißt du, wo der Tankdeckel ist. Ja, das kann man auch machen. Obwohl, es gibt auch so Autos, ich habe es mal vom Kumpel gehört, der hat ganz verzweifelt an seinem Modell, das war ein älteres Fabrikat, ja. Hat er den Tankdeckel nicht gefunden. Weder links noch rechts, noch vorne noch hinten. Und zwar war das im Dreiecksfenster bei seinem Auto. Ja. Ist so eine, dieses kleine Dreiecksfenster hinten hatte so eine Jalousienabdeckung. Und es war gar kein Fenster gewesen, sondern da hat sich der Tank befunden. Ja, siehst du. Ja, manchmal hilft es auch, das Handbuch nochmal zu lesen. Genau. Ne? Weil was passiert bei den, ich glaube, na, eigentlich würde ich sagen bei allen Autos mittlerweile, wenn du eine Vollbremsung machst? Dann bleibt das Auto stehen. Richtig, was noch? Man wird in den Gurt gedrückt, ja, wenn man was ihn noch angelegt hat. Der Airbag geht raus. Ja. Das iPhone ruft den Notfallkontakt an. Der Airbag geht nicht nur, also geht nicht automatisch auf, wenn du eine Vollbremsung machst, sondern wenn er einen Kontakt spürt, glaube ich. Ne? Okay. Also würde ich jetzt denken, bin kein Autoexperte. Nein, was passiert mit dem Blinker, wenn du eine Vollbremsung machst? Der Blinker fällt ab bei älteren Autos. Richtig, nein. Na, der Warnblinker geht automatisch. Ach so? Ja. Seit wann? Damit die hinteren Autos gewarnt werden. Ist das wirklich so? Ob es bei allen Autos, weiß ich nicht, aber bei mir steht so im Handbuch, hatte ich neulich gelesen, und mein Auto ist von 2004. Und liest du das Handbuch und probierst dann die Funktion mal aus so? Nee, können wir ja mal in einer Podcast-Folge machen. Genau. Crash-Test-Podcast. Ja. Nein, fand ich sehr interessant, wusste ich auch noch nicht. Also man lernt viel, wenn man sich mal das Handbuch durchliest. Ja, das ist bei allen Geräten so. Das da habe ich sogar erfahren, dass ich schneller fahren kann, wenn ich den Gang hochschalte. Ja. Ja. Ist der toll, Hebel, ist, ich dachte immer, der Hebel ist zum Benzin umrühren. Aber ist er gar nicht. Nee, aber nur mit gedrückter Kupplung. Der Hebel ist dafür da, dass dieses komische Geräusch beim Fahren aufhört. Ja. Ja. So ist es. Ich kann mich an deine Story erinnern mit angezogener Handbremse. Ja, 70 mit angezogener Handbremse geht auch nur bei älteren Modellen. Aber Naja, man merkt es ja sofort. Ne? Ja. Also, aber die Story vergesse ich nicht. Ja, ich vergesse sie auch nicht. Siehst du? Könnt ihr auch noch hören in Podcast Folge 1, 22, 37... 46. Absolut. Ja. Naja. Hast du noch ein paar Kurznachrichten für uns? Nee, du bist doch der Herr der Kunas. Und deswegen richtig. Würde ich sagen, es folgt der Kurznachrichtenblock mit Stefan. Ich gebe ins Studio rüber zu Stefan. Stefan. Du verkaufst doch auf so einer Plattform wahrscheinlich mal. Ja, die hat den Namen jetzt schon zum zweiten Mal geändert. Richtig. Nee, die nicht nur den Namen geändert, die wurde jetzt verkauft, ne? Also, ich habe vor vielen Monaten habe ich bereits gehört, dass es nicht mehr eBay Kleinanzeigen heißt, sondern nur noch Kleinanzeigen. Genau. Jetzt aber wird es erst mega medial irgendwie auf allen Kanälen. Seit 16. Fernsehwerbung. Mai. Genau, 16. Mai war Stichpunkt gewesen. Genau. Und das ist jetzt, gehört jetzt zu einer norwegischen Plattform, habe ich gelesen. Ja. Was es genau heißt, keine Ahnung. Also, ich benutze sie nicht, verkaufe da auch nicht, habe es gar nicht gesehen. Ja. Genau, also es ändert sich für uns wahrscheinlich nichts. Ja. Außer, dass du ein bisschen weiter fahren musst, wenn du deine Einkäufe abholen willst. Genau, so ist das. Ja. Warte, ich mach den Wischer und dann kommt die nächste Kuna. Ich habe gar keine Kuna. Ach so, das war's. Ich dachte, du hast jetzt eine Kurznachricht nach der nächsten. Ich kann mich erinnern, du hattest ja gesagt, oh Stefan, wenn wir jetzt hier sind dann, und ohne Marc, dann kannst du ja endlich mal deine Sandmann-Story loslegen. Das ist ja keine Kurznachricht. Doch. Aber gerne. Lass uns über den Sandmann reden, bevor wir einschlafen. Der Sandmann. Hast du die Sandmann-Figur in Malsdorf schon mal besucht? Nein, Stefan. Kannst du mir mehr davon erzählen? Aber natürlich, René. Ja, die beliebte Sandmann-Figur. Denn der Erfinder des Sandmanns kommt aus Malsdorf. Und hier wurden auch die Sandmann-Folgen produziert. Und zwar von den 70er Jahren an bis 1991. Das ist ja unglaublich. Ja, und deswegen wurde auf dem Malsdorfer Ulrichplatz nun eine 1,20 Meter hohe Bronzefigur aufgestellt als Sandmann-Figur. Sehr niedlich und auch sehr beliebt bei Groß und Klein. Also, falls ihr mal in Malsdorf seid, Ulrichplatz, da findet ihr die Sandmann-Figur. Genau, aber Stefan, jetzt hast du mich mit dem Sandmann überrascht. Ja, weil du hast auch noch was. Ich habe natürlich auch noch Fakten zu diesem Thema. Diese Statue, weißt du denn, was sie gekostet hat? Das kann ich nicht. Und wer sie bezahlt hat? Ja, aber ich bin ja von meinen Steuergeldern. Aus Spenden, glaube ich. Logischerweise aus Spenden. 35.000 Euro. Und interessanterweise hergestellt von einer Firma aus Altlandsberg. Ah, also Brandenburg. Also wir bleiben im Osten. Ja. Genau. Der RBB hat sich wohlwollend in der lizenzrechtlichen Angelegenheit zurückgenommen. Weil so einfach ist es natürlich auch nicht, ja, ne, einfach irgendwie eine Sandmann-Statue irgendwo hinzustellen. Und interessant war, die Einweihung war ja schon im letzten Jahr, ja, am 22. November. Und jetzt werden die Sandmann-Fans ausrasten, denn das ist ja der Geburtstag vom Sandmann. Ich weiß gar nicht, 1900 irgendwas, aber er ist 63 geworden. Hm. Das heißt, er muss langsam in Rente gehen. Ja, der bestimmt alte schon einen weißen Bart schon. Genau, 1,20 Meter groß hast du gesagt. Ja, jetzt noch eine interessante Information. Ach, jetzt kommt erst die interessante Setz dich hin, Stefan, jetzt wird es nämlich... Ja? Ich halte mich hier fest, halt dich fest. Von der Bronze. Der Sandmann ist die längste Fernsehserie der Welt. Oh. Ja, ich wiederhole nochmal, 1959 ging das Spektakel los. Ja. Und es ist nahezu ununterbrochen bis heute gelaufen. Okay. Der Sandmann lief nach einem Wochenplan. Da haben wir Pitti Platsch gehabt. Ja. Ne? Und, stimmt, es gab ja verschiedene sozusagen Storys dazu. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Samstag war Pitti Platsch, Sonntag war Herr Fuchs und Frau Elster. Ja. Ja. Genau, und nach der Wende wurde das DDR-Fernsehprogramm, der Sandmann ist ja ein DDR-Bürger. Ja. Das Fernsehprogramm wurde ja dann umgestellt nach der Wende. Man hat ganz schnell wieder den Sandmann auf seine ursprüngliche Sendezeit verlegt von 18.50 Uhr, weil man die Sehgewohnheiten des DDR-Bürgers nicht auch noch... Weil die Kinder müssen halt früh schlafen gehen. Das ist ja logisch. Genau. Am 14.10.1990 ist der Sandmann ausgefallen wegen einer Landtagswahl. Ihr könnt euch vorstellen, das war der Tag, an dem Deutschland brannte. Nein, es kam aber wirklich zu einer Protestwelle. Also ja, der Sandmann hat voll die Fans irgendwie. Heute würde man Shitstorm sagen. Damals kannte man das Wort wahrscheinlich noch nicht. Genau. Und der Sandmann, der lief auch schon in ganz vielen Ländern. Auf Al Jazeera lief er. Und bereits in den 70ern konnte man den Sandmann im Irak, Ägypten und in Syrien gucken. Ja, Wahnsinn. Ja. Den Ost-Sandmann wohlgemerkt. Ne, es gab ja auch einen West-Sandmann, aber der war nicht so... Und auch interessant, der West-Sandmann. Nee, das Ding ist, man hat im Osten Wind davon gekriegt, dass der Westen einen Sandmann ins Rennen schicken wird. Ja, und weil man ja der bessere Deutsche sein wollte, hat man sich ganz schön ans Zeug gelegt. Ah. Führte dazu, dass eine Woche vor dem West-Sandmann das Ost-Sandmännchen auf Sendung gegangen ist. Und der Song, den wir alle kennen, das ist nur eine Notlösung. Man hat dann ganz schnell ein Sandmann-Lied komponiert. Ja. Und Stefan, jetzt ist der Moment gekommen, an dem du das Sandmann-Lied mal in kompletter Länge vortragen kannst. Oh, ich lehnt euch zurück. Die Stimme gerade. Sandmann, lieber Sandmann und so weiter. Ja, Sandmann, lieber Sandmann, es ist noch nicht so weit. Nee, wir sehen erst den Abendgruß. Jedes Kind ins Bettchen muss. Du hast gewiss noch Zeit. Gut, also würde der Song so gesungen werden, hätten die Leute wahrscheinlich nicht eingeschaltet. Aber trotzdem danke, René. Und dann kommt irgendwie... Der im zweiten Teil kommt ja irgendwie das Wort im Fernsehfunk lauscht jeden Abend alt und jung. Mhm. Die Strophe sieht man ja nicht mehr. Ja. Weil verboten ja wegen dem Wort Fernsehfunk. Ja. Und die letzte Strophe war Kinder, liebe Kinder. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört. Mhm. Genau. Das so viele Fakten und Informationen zum Sandmann. Dann kam der Sand, den er ausgeschüttet hat und dann bin ich immer eingeschlafen. Was man komischerweise nie hinterfragt hat, ist, dass der Sandmann, also dem ging es ja so gut, ja, der hat einen Hubschrauber gehabt, ja, der hat eine Eisenbahn gehabt, der hat ein Auto gehabt. Eine Straßenbahn hat er gehabt. Ein Bus. Ich habe irgendwas gehört, Leute waren mal ganz besorgt, als das Sandmännchen in irgendeiner Folge mal traurig irgendwo saß, riefen gleich Menschen an und... Geht's ihm nicht gut? Ach, der Sandmann, ja. Und jetzt gehört er dem RBB. Ja. Und steht in Südmalsdorf an seiner Produktionsstätte. So sieht's aus. Bei wo wird er jetzt produziert? Ist umgezogen schon vor Ewigkeiten. Bestimmt in Babelsberg oder so. Ja, könnte ich mir vorstellen. Gibt's ja auch alles Mögliche, ne? Filme, Trickfilme. Ja. Merchandise, der alte Herr muss Millionen verdienen. Aber sieht der noch so aus wie damals jetzt im Fernsehen? Oder haben sie ihn nicht mal modernisiert? Den haben sie noch mal ein bisschen verändert. Ich denke, den haben sie vielleicht leicht angepasst. Auf die heutige Zeit. Genau, der hat jetzt ein Smartphone. Und ein Tesla fährt er. Genau. Ja, sehr cool. Ach, der Sandmann. Ach Mensch. Vermissen tun wir. Das waren noch Zeiten, oder? Du kannst ja gucken, 18.50 nehme ich mal an, läuft ja auch heute noch. Der wird noch in 30 Jahren 18. Bin ich noch nicht zu Hause. Ja, siehst du, schaffe ich nicht. Ne? Ja. Ach so, stimmt, da müssen wir uns jetzt ins Zeug legen. Aber muss ich in der Mediathek gucken, da ist er doch bestimmt erreichbar. Und guckbar. Ne? Ja, apropos Tradition. René, wie sieht's denn aus? Auch wenn der Marc nicht da ist, ist es deine Chance, dass du Naja, also Saufi- und Trophysprüche werden wir heute nicht haben, ne? Weil da sind wir einfach nicht die richtigen Leute. Nee, für. Nee. Da müssen wir schon auf Marc warten. ja, aber eine Weisheit des Tages hast du doch bestimmt für uns, oder? In deinem schlauen Büchlein. Also ich sehe hier, ich schmule mal ein bisschen in Renés Buch. Das ist ja von oben bis unten, von links nach rechts vollgeschrieben. Ja. In Doktorschrift. Also, wenn du die Zeit nicht nutzt, ist sie unwiederbringlich dahin. Aus dem Buch Selbstbetrachtung von Marc Aurel. Ah, da haben wir es wieder. Genau. Ja, da also, haben wir schon mehrere Zitate jetzt. Passend zu der heutigen Filmempfehlung mit der Zeit. Ne? Siehst du, genau. Ja, die Zeit. Deine Zeit läuft ab. ja, sind wir schon am Ende? Nein, René. Noch lange nicht. Noch lange nicht. Jetzt geht es erst richtig los. Jetzt wird gelacht. So, für euch jetzt Zeit, mal auf die Pausenknopf zu drücken, auf die Toilette zu gehen. Denn ihr werdet euch gleich mal lachen in die Hosen machen. Oh, der ist gut, genau. Ich wollte eigentlich sagen, weil jetzt kommt ja erst der zweite Teil unserer schönen Sendung. Genau. Und heute gibt es auch nicht so viele Witze, weil Marc ist ja nicht da. Nee, ich habe für Marc mit. Ach, echt? Ausgesucht. Oh ja. Gott. Naja, gut. Dann gucke ich mal, was. Das kann ja nicht sein, nur weil Marc nicht da ist, dass wir hier den Sendeumfang reduzieren. Das stimmt. Wir machen ja auch nicht 20 Minuten weniger Sendung. Was klingelt denn da die ganze Entschuldige. Zeit? Entschuldige. Ist das immer noch dein Handy? Was du kann ja. Ich, erzähle ich dir gleich. Die Story mit meinem Handy erzähle ich dir gleich in dem Witzeblock. Ach so, okay. Na gut. Ja, ich habe heute eigentlich nicht so lustige Sachen. Weil ich hab den ChatGPT nämlich mal gefragt, ob er mir Filmwitze geben kann. Und ich muss raten. Nee, ich muss nicht raten, sondern doch, ich muss raten. Aus welchem Film? Wir gucken mal, ob das funktioniert. Dann feuerfrei. Marc fängt an. Ach, der ist gar nicht da. Ja, dann bin ich dran, ne? Dann bist du dran, ja. Ja. Also, mein Handy hat geklingelt und ich habe aus Neugier mal auf dieses grüne Symbol gedrückt. Das mache ich nie wieder. Okay. So, und jetzt der Witz. Der Witz ist, obwohl ich sichtbar geboren wurde, identifiziere ich mich als unsichtbar. Ich bin also transparent. Meine Pronomen sind wer und wo. Ja, finde ich gut. Sehr zeitgemäß. Natürlich. Ja, pass auf. Richtig schwer, das erste Filmzitat. Marty, wir müssen zurück. Zurück in die Zukunft. Aus welchem Film ist das? warte. Ich habe es nicht verraten. Ich habe es gleich. Marty, wo hat der mitgespielt? Also ich komme nicht drauf. Was, ne? Wenn du keine Zeitmaschine hast, dann musst du eben ein Skateboard nehmen. Okay, warte mal, das ist ja auch ein guter Tipp. Ja. Marty, Zeitmaschine. Da klingelt es nicht. Also finde ich total schwer und das hat ChatGPT clever gemacht. Okay, da kommt man nicht drauf. Und wo ist jetzt der Witz? Ja, weiß ich auch nicht. Ich wollte mal demonstrieren, dass ChatGPT keine Witze erzählen kann. Okay, ich fand's gut. Mir hat's gefallen. Ja, und du hast ja auch, wir haben ja auch kurz gelacht. Wir haben also kurz gelacht, ja. Also für alle, die es noch nicht rausgekriegt haben, es ist aus Zurück in die Zukunft. Ich finde gut, dass du auch mal so mit Dingen brichst. Ja. Ne? Also nicht immer alles nach Regeln und so. Wenn du noch mehr so eine Witze hast, dann stehe ich auf und gehe. Okay. Warte, ich habe einen. Pass auf. Der passt wie die Faust aufs Auge. Okay. So ein Zufall. Herr Doktor, Sie müssen mir unbedingt helfen. Was haben Sie denn? Ich kann in die Zukunft gucken. Und mich nervt es total. Ja, und seit wann haben Sie das Problem? Ja, seit nächste Woche Montag. Eieieiei. Okay, der nächste Witz, und du musst raten, aus welchem Film. Warum haben Computer keine Freunde? Weil sie alle ein Programm haben. Ja. Welcher Film? Ach so. Warum der ist schon schwerer, ne? Weil sie alle ein Programm haben. 21. Nee, Matrix. Okay. Gut. Sag mal, du hast ChatGPT gesagt, erzähl mir mal einen Witz und dann kommen Filmzitate? Nee, ich habe ihn gefragt, er muss mir Witze, also ich will Witze hören und ich hätte gern, dass aus dem Witz ich den Film raten muss, sozusagen. Okay, ich glaube, er hat sich überhaupt nicht verstanden. Ja, genau. Ja. Gut, mein nächster Witz. Ich habe heute meinem Kind erzählt, dass der Satz des Pythagoras gar kein richtiger Satz ist. Es fehlt Subjekt, Prädikat und Objekt. Objekt. Ja, mein Kind ist jetzt völlig desillusioniert und verunsichert. Ich frage mich, warum. So. Weiß ich auch nicht. Der war auf jeden Fall viel lustiger als deine zwei Witze. Ja. Okay, ich habe noch einen richtig schweren jetzt. Warum hat der Teufel so einen guten Kleidungsstil? weil er sich bei Prada einkleidet. Aus welchem Film? Der Teufel trägt Prada. Er hat einen Witz aus Film gemacht. Ja, irgendwie so. Weil das ist ja kein... Also ich glaube, das war auch nicht so gut. Aber es war ein Versuch wert. Das war wirklich nicht gut, Fernand. Nee. Deine Einschätzungsgabe ist beachtlich. Ja. Gut, was ist der Unterschied zwischen Kolumbien und der Schweiz? Die Sprache. Richtig, aber ein weiterer Unterschied wäre, in der Schweiz wird der Schnee in Zentimeter und in Kolumbien in Kilogramm gemessen. der ist wirklich gut, muss ich sagen. Der ist wirklich gut. Möchtest du noch einen? Ja, bitte. Muss ja mal ein guter kommen. Ja, ich fürchte, das geht nicht so richtig. Warum gehen Piraten nicht zum Kino oder ins Kino? Weil sie denken, dass jeder Film ab 18 ist. Okay. Also wahrscheinlich Fluch der Karibik, ja. Aber ich verstehe den Witz nicht. Ja, ich verstehe ihn auch nicht, aber ich habe ihn trotzdem erzählt. Lass uns mal wirklich einen Podcast machen, wo man gar nichts versteht. Ach nee, machen wir ja die ganze Zeit. Die schlechtesten Witze. Nee, so wo man gar nichts versteht. So ja. Von Minute 0 bis hinten. Ich meine, wir sind ja heute schon gut in die Richtung geschlittert. Ich habe aber auch noch einen Witz. Chuck Norris haut sich jeden Morgen 2 Pfannen in die Eier. Sehr gut. Oh, ja, der hat mir sehr gut gefallen. Du holst es wieder raus, ne? Ja. Und damit haben wir ein normal leviges genau. Witzbändchen. So ergänzen wir uns, Stefan. Ja, siehste. Ne? Wie Pech und Schwefel, wie Tag und Nacht, wie Sommer und Winter. Wie dumm und dümmer. Wie dumm und dümmerer, ja. Genau. Ja. Gut. Nee, ich erzähle jetzt keine weiteren. Nee, machen wir lieber nicht. Nee, ich glaube, es wird nicht besser. Also Folge 112 soll uns ja in guter Erinnerung bleiben. Nee, wir wollen ja auch nicht, dass Marc den Eindruck erlangt, es würde ohne ihn nicht funktionieren. Ja, nee, wird er auch nie kriegen. Kannst du mal auf die Uhr gucken, haben wir denn wenigstens die Zeitfolge gekriegt? Na, selbstverständlich. Wir sind gut. Ja? Ja. Gut, dann würde ich jetzt mal ins Konzept gucken, worüber wir heute eigentlich reden wollen. Das machen wir nächstes Mal. Gut, ab nächste Woche dann wieder mit Konzept, also in 2 Wochen wieder mit Konzept. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin Spaß. Ja. Also mir hat es gefallen, dir hoffentlich auch. Ja, und ich empfehle euch jetzt an dieser Stelle gleich direkt zum Weiterhören Folge 25. Eine meiner Lieblingsfolgen. Hört sie euch jetzt an und dann in 2 Wochen. Verrate ich dir nicht, musst du selber anhören. Dann vielen Dank fürs Hören. Viel Spaß beim Weiterhören der Folge 25. Bis in 2 Wochen. Und dranbleiben die Outtakes von noch. Tschüss. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Okay, wenn du das sagst. Ja, sag ich. Ich trau jetzt eben nicht. Doch, das ist doch immer so. Warte mal, was für eine fette Klinke. Jetzt kommt kaum die Sonne raus. Ich höre gar nichts. Wie, du hörst gar nichts. Hallo, hallo, hallo, hallo. Sag mal was. Hallo, ja, hier ist der Stefan. Ja, das Problem ist, guck mal, wenn ich es lauter drehe, dann merkst du auch... Achso, da habe ich es auf falsche Richtung gedreht. Ist es jetzt besser? Jetzt wird es richtig laut, ne? Genau. Ja, deswegen mache ich das auf die Hälfte. Digga. Oh Mann, ey. Ich kann jetzt gleich Jacke ausziehen. Ja, ich überlege auch. Also wir müssen, glaube ich, da ganz viele Pausen machen, damit wir... Jacke an, Jacke aus, Wetter ist das, ne? Genau. Gut. Das fühlt sich ganz schön windig an. Aber ich glaube, es wäre noch... Können wir die Star-Tour hier ein Stück rüberziehen? Dann können wir ein bisschen besser näher an der Wand sitzen. Aber es müsste reichen, oder? Ich bin es gewohnt, mitten während der Arbeit aufzustehen und dann stehen weiterzuarbeiten. Ja, ich habe auch einen Höhenverstärker an meinem Schreibtisch. Das ist sehr praktisch. Mein Schreibtisch fährt so langsam hoch, ich bin neulich aufs Klo gegangen, in der Zeit, wo hochgefahren ist. Echt? Nö, da ist ein Knopf dran. Nee, ich hatte abgespeichert die Position. Ach echt, sowas kannst du bei dir? Ja, und wenn ich was auf den Tisch stelle, während der fährt, dann hält er an. Echt? Und fährt in eine andere Richtung. Gewichtsveränderung. Ja, genau. Also du kannst keine Presse damit bauen. Du kannst dich auch nicht raufsetzen und hoch. Nee, das habe ich noch nicht probiert. Also steht ja eine Menge Zeug drauf. Aber das wäre mal eine Idee. Kommt von mir. Die fiese Begrüßung kannst du dir aufheben fürs nächste Mal, wenn Marc wieder mit dabei ist. Dann habe ich jemanden, der mich beschützen kann. Ach so. Dann weiß ich, dann gebe ich Marc vor der Aufzeichnung 10 Euro und sage ihm dann, er wird es während der Sendung dann mitkriegen, warum. Ach so, okay. Er muss dann auf jeden Fall machen, was ich ihm sage. Gut. So, was sagt die Uhr? 17.14 Uhr. Okay, haben wir eine Orientierung. Nee, warte, dann müssen wir noch bis 17.15 Uhr warten. Ja, kurz hier runterzählen, ne? Okay, du kannst loslegen, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Soweit? Ich bin soweit. Gut. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ach nee, wir müssen doch erstmal einschalten, oder? Nee, Leute, ach, du hast eingeschaltet? Ja. Perfekt. Jetzt habe ich schon Schreck gekriegt. Gut, ne? Ich liebe es, wenn Leute mitdenken. Ja. Willkommen zu einer... Was? Denk dran, das kann ich nicht trennen, ja. Okay, jetzt. Willkommen zu einer... Arschloch. Nein, wir machen jetzt ordentlich. So, okay. Ich bin jetzt ruhig. Atme nochmal in den Bauch rein. Sehr gut, und los. Ich muss jetzt kurz mit den Arsch vertreten. Mein Hitzart. Was ist denn das? So, komm, lass mal hier jetzt einen Strip hinlegen. Ich überlege auch, ob ich meine Klamotten kurz aus. Oh, ein Volleyball-T-Shirt. Geil, oder? Ich habe die ganze Zeit gedacht, wenn ich mich hier festhalte. An dem Nippel? Ja. An der Glocke vom Stadtschloss? Entweder wäre ich geil oder Ach, da ist ja der Nippel. Ja, geil, ne? Passend zur Sendung. So, oh. Müssen wir nur aufpassen, dass er nicht wegfliegt. Ja, warte mal, ich schlage der. Ja, Ich kann das ja auch hier hinpacken. Wir nutzen hier die Skulptur als Garderobe. Ja. Ist ja kein Garderobenhaken. Ist eine Ordnungsfigur. Genau, ihr Jacke hier anlegen. Ja. Hi, can I bother you a little bit? Ja. Okay, I don't have any more data in Berlin. I'm foreign. And I need to get back to my hostel. Can you please look it up on Google Map? What do you need? To look up the direction of my hostel because I don't have any more data. Do you know where your hostel is? Yes, I know the name. You only the name? Yes. Okay. Three little pigs. Three little pigs. Drei kleine Schweine. Okay, Stresemannstraße. Hey. Okay. I'm going by feet, no matter what. So it's just a matter of just the basic direction. I took screenshots of. Actually, I just have a good photographic memory. I just need to like visualize where I need to look. Ah, that's good. Okay. Yeah. Sounds good. Okay. Thanks very much. Yeah, you're welcome. Bye. Bye. Good luck. Jo, you too. Ich dachte, sie nimmt dein Telefon und rennt los. Da wäre ich aber hinterher gerannt. Mein teures Handy. Jetzt weiß ich, wo sie übernachtet. Ja. So, falls der Stefan heute Abend sucht, er wird sich in der Stresemannstraße im Three Little Pigs einnisten. Ja. Und gucken, ob sie auch angekommen ist. Es wurde uns unsere Pause geklaut. Ja. Ja, sehr gut. Können wir jetzt ausmachen? Müssen wir runterzählen? Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Und Schluss.